Es ist 19.45 Uhr. Guten Abend, meine Damen und Herren. Vom Sender Freies Berlin hören Sie Nachrichten. Der mutmaßliche Mörder, Präsident Kennedys, der 24-jährige Amerikaner Oswald, ist in den frühen Abendstunden bei einem Revolveranschlag schwer verletzt worden. Oswald, der unmittelbar in das Krankenhaus transportiert und sofort operiert wurde, schwebt nach Mitteilung der Ärzte in Lebensgefahr. Zu dem Anschlag kam es, als Oswald unter starkem Polizeischutz vom Polizeipräsidium in das Stadtgefängnis übergeführt werden sollte. Der als Täter Verhaftete hatte sich in eine Gruppe von Journalisten eingeschmuggelt, die dem Abtransport des Gefangenen beiwohnten. Der Täter gab mit einem Kleinkaliber-Revolver aus nächster Nähe einen Schuss auf Oswald ab, der diesen in den Leib traf. Der heutige Totensonntag wurde in der Bundesrepublik geprägt durch die Landestrauer und die Erschütterung durch den plötzlichen Tod Kennedys sowie das Mitgefühl für seine Hinterbliebenen. Lange Schlangen wartender Menschen drängten sich in Berlin vor dem Schöneberger Rathaus, um sich in die Kondolenzlisten einzutragen.